ist eine unerhörte Begebenheit, die sich im Juni 1816 am Genfer See ereignet. Im sogenannten Jahr ohne Sommer spielt das Klima in ganz Europa verrückt und keiner weiß genau warum. Während des Tages wird es oft nicht richtig hell. Inmitten von Regen, Stürmen und Dunkelheit hat eine 18-jährige Frau einen lebhaften Albtraum. Ungebeten hatte meine Fantasie völlig Besitz von mir ergriffen. Dieser Traum ist die Geburtsstunde des bekanntesten Monsters der Weltgeschichte. Und dann der Frankenstein, der voller Begeisterung die Arme in die Luft reißt und dann schreit: Bitte leif! Also ganz direkt Elektrizität rein in den Körper und dann lebt er. Der Roman der jungen Mary Shelley hat etwas Mystisches. Genau wie seine Entstehungsgeschichte. Die Parallelen zur heutigen Zeit sind erstaunlich. Klimawandel, der Umbruch in eine neue technische Epoche, der Drang, ein Abbild des Menschen zu schaffen, heute mit humanoiden Robotern und künstlicher Intelligenz. Wie ist dieser wirkmächtige Mythos, wie die Sogkraft dieser Geschichte entstanden? Meine Suche führt mich in drei Länder. An die University of Oxford. These are very ordinary grey boxes, which contain one of the library's great treasures. Wir haben hier ganz gewöhnliche graue Kartons, die einen der größten Schätze dieser Bibliothek enthalten. Which is the original manuscript of Mary Shelley's Frankenstein. Ins beschauliche Ingolstadt. Wir sind hier in einem Saal, der gebaut wurde für die Zergliederung des menschlichen Leichnams, für die Anatomie. Und an die Technische Universität in Wien. Ja, eigentlich ist das, was im Roman Frankenstein und in den Verfilmungen dann immer einer der ganz, ganz großen Höhepunkte ist, eben es wird lebendig. Das haben wir jeden Tag, wenn wir den Roboter einschalten. Der Frankenstein-Mythos. Eine Spurensuche in die Zukunft. Ein Feature von Tobias Nagorny. Es regnet auf dem Campus der University of Oxford. Dominus Illuminatio Mea, der Herr ist mein Licht, lautet das Motto der ältesten Universität Englands. Viele der ehrwürdigen Gebäude sind wesentlich älter als der Frankenstein-Roman. Auf dem verwunschenen Campus der literarischen Fakultät des Somerville College hat die Mary Shelley-Expertin Professor Fiona Stafford ihr Büro. It was a summer of complete darkness and fear as well, because people didn't understand what was happening. Sie erzählt mir vom berüchtigten Jahr ohne Sommer, der Dunkelheit und der Angst der Menschen damals im Jahr 1816. But if you can imagine dramatic climate change, something very, very unexpected and having no idea what's causing it. Stellen Sie sich einen dramatischen Klimawandel vor, sehr unerwartet, und keiner verstand, warum er stattfand. Das war sehr unheimlich. Die Menschen wussten einfach nicht, ob die Sonne jemals wieder scheinen würde. It's very scary. People just didn't know whether it was ever going to get sunny again. Vor Professor Stafford liegen diverse Frankenstein-Ausgaben. Die Wände voller Bücher, ein Kamin, ein rotes Sofa mit Samtbezug. So they are at that stage thinking about climate change. Die Menschen dachten also über den Klimawandel nach. Aber es ging nicht wie heutzutage um globale Erwärmung, sondern um globale Abkühlung. Die Leute stellten sich vor, wie die Menschheit einfach langsam erfror. Der Grund dafür ereignete sich bereits ein Jahr zuvor. Also 1815, auf der anderen Seite der Erde. Ein mächtiger Vulkanausbruch in Indonesien, dessen Aschewolke das Klima aus dem Gleichgewicht brachte und selbst in Europa zeitweise den Himmel verdunkelte. If you read critical responses to Frankenstein from the 1970s or 1980s, wenn man sich anguckt, wie Frankenstein in den 1970ern oder 80ern rezipiert wurde, dann merkt man, damals ging es überhaupt nicht um den Klimawandel. Aber in den letzten 10 Jahren haben sich die Menschen sehr auf das Thema eingestellt. Auf einmal interessiert sie das Jahr ohne Sommer viel mehr als damals. So things change very, very quickly. It's all in the novel. Zu dieser Zeit verbrachte die 18-jährige Mary Godwin ihren Sommerurlaub am Genfer See. Zusammen mit ihrem Geliebten und späteren Ehemann, dem Schriftsteller Percy Shelley. Auch der britische Dandy und Dichter Lord Byron sowie der Schriftsteller und Arzt John Polidori gehörten zu dieser exzentrischen Reisegruppe. It was stormy and it was dark. Ich glaube, die Atmosphäre war ziemlich intensiv. And I think the atmosphere became very intense. They're a very creative group of people. So they spent time confined indoors. Eine kreative Gruppe von Menschen hockt also drin und spekuliert darüber, warum das Wetter so düster ist. Und das hat sicherlich dunkle Erzählungen gefördert. Das ist sehr wichtig für die Anfänge von Frankenstein. Started as a ghost story competition. In dieser Endzeitstimmung kam die Idee auf, sich gegenseitig Gespenstergeschichten zu erzählen. Ein literarischer Horrorwettbewerb sozusagen. Mary Shelley couldn't think of one at first. She was trying quite hard. Mary Shelley ist zunächst keine Geschichte eingefallen, obwohl sie sich sehr anstrengte. But then, as she tells the story, that night she had a terrible nightmare. Aber dann hatte sie nachts diesen furchtbaren Albtraum. Darin sah sie einen blassen Studenten. A great figure. Und neben ihm eine Gestalt. She imagined him sie stellte sich vor, wie der Student aufwachte und sich ein gigantisches Monster über ihn beugte. Standing over him. And from that very vivid experience, aus einem sehr lebendigen Albtraum heraus entwickelte sie also die Geschichte von Frankenstein. The story of Frankenstein. Im Vorwort des Romans beschreibt Mary den Traum, in dem die Schöpfungsszene des Monsters aus den Tiefen ihres Unterbewusstseins erscheint. Ich sah das abscheuliche Phantom eines Mannes ausgestreckt daliegen und plötzlich mit Hilfe einer gewaltigen Maschine Lebenszeichen von sich geben und sich mit einer noch schwerfälligen und ungelenken Bewegung rühren. Es ist die Szene, die sich spätestens seit der Verfilmung des Romans mit Boris Karloff aus dem Jahr 1931 ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. Frankensteins namenloses Monster wird zum Gruselschocker der Filmgeschichte. This is the story you've heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stunned your emotions. Frankenstein! Don't touch that! Der Roman über den jungen Medizinstudenten Viktor Frankenstein spielt in Ingolstadt. Der frühe Tod der Mutter hat ihn traumatisiert. Wie im Wahn will er sich nun über den Tod erheben. Er will Gott spielen und neues Leben schaffen. Seine Kreatur soll ein perfektes Abbild des Menschen werden. Stark und schön. Obwohl ich die Fähigkeit besaß, Leben einzuhauchen, stellte mich doch die Anfertigung eines Körpers mit seinem komplexen System von Fasern, Muskeln und Adern vor unvorstellbare Schwierigkeiten und Anstrengungen. Tagsüber studiert Frankenstein die Anatomie des menschlichen Körpers und die Alchemisten seiner Zeit. Nachts begibt er sich zu den Friedhöfen und Schlachthäusern der Stadt, um das Material für sein makabres Experiment zu beschaffen. Oft wandte ich mich voll innerem Abscheu von meiner Arbeit ab, bis mich die ständig wachsende Unrast zwang, mein Werk der Vollendung entgegenzutreiben. Wir sind hier in einem Saal, der gebaut wurde für die Zergliederung des menschlichen Leichnams, für die Anatomie. Wir sind im historischen anatomischen Theater der ehemaligen Bayerischen Landesuniversität in Ingolstadt. Das Deutsche Medizinhistorische Museum liegt in der Anatomiestraße 18. Marion Rüsinger ist hier die Direktorin. Wir stehen in einem barocken Kuppelsaal in der alten Anatomie. Von 1735 bis 1800 sind hier Leichen zergliedert worden. Das heißt, es war kalt, es war ungemütlich, man hat ja nur im Winter seziert und es hat nicht gut gerochen, von Tag zu Tag schlechter. In der Kuppel über uns erstreckt sich ein großes Deckenfresko. Mahnend schauen die Figuren auf uns herab. In einem Dreieck von einem Zepter gehalten, das Auge Gottes. Das Auge Gottes im Dreieck, das allsehende Auge des Herrn. Das heißt, der Schöpfergott blickt wohlgefällig knapp auf die Zergliederung des menschlichen Leichnams, der Krönung seiner Schöpfung. An genau dieser Universität lässt Mary Shelley Viktor Frankenstein Medizin studieren. Dass die Anatomie damals von der Kirche verboten war, sei ein hartnäckiger Irrglaube, erzählt mir Marion Rösinger. Auch öffentliche Sezierungen gab es damals. Der Blick in das Innere des Körpers, das Verstehen seiner Mechanik mit Gelenken, Knochen und Muskeln, faszinierte viele Menschen im 18. Jahrhundert. Wir haben einen Stadtplan, der Ingolstadt genau im Jahr 1816 zeigt, als Mary Shelley die Geschichte das erste Mal erzählt hat. Und da markieren wir ganz gerne mal diese drei Orte, wenn es Viktor Frankenstein gegeben hätte in Ingolstadt, wo hätte er das Material geholt, wo war die Fleischbank, also der Schlachthof, wo war der Friedhof, wo war die Anatomie, hat alles drei natürlich in Ingolstadt seinen Ort gehabt, nur Frankenstein war nie hier. Aber es gibt noch eine weitere Begebenheit, die diese Stadt zum perfekten Schauplatz für den Schauerroman gemacht hat. Außerdem ist Ingolstadt nicht nur der Geburtsort von Frankensteins Kreatur, sondern der Geburtsort des Geheimordens der Illuminaten. Der Illuminatenorden erlangte vor allem durch die Verfilmungen der Dan Brown-Romane weltweit Berühmtheit. Dass der Geheimbund aber von Adam Weishaupt, einem Professor der Universität Ingolstadt, gegründet wurde, ist weniger bekannt. Im Jahr 1776 rief er hier die mystische Geheimgesellschaft ins Leben. Da können wir ziemlich sicher davon ausgehen, wussten Mary Shelley und ihr Mann davon. Und das ist vielleicht sogar der Hauptgrund dafür, dass Mary Shelley sich Ingolstadt als Universitätsstadt ausgesucht hat für dieses geheimnisvolle Treiben des jungen Medizinstudenten Viktor Frankenstein. Willkommen, hereinspaziert, Sie werden bereits erwartet. Bis heute zieht der Mythos Besucherinnen und Besucher in die oberbayerische Stadt an der Donau. Bei nächtlichen Gruselstadtführungen geht es durch die historischen Gassen. Herzlich willkommen zu Dr. Frankensteins Mystery-Tour, einem kleinen nächtlichen Spaziergang durch die dunklen und düsteren Gassen und somit natürlich auch durch die dunkle und düstere Geschichte dieser schönen Stadt. Ich darf mich Ihnen zu Beginn kurz vorstellen. Mein Name ist Frankenstein. Mit viel Klamauk und historischen Anekdoten führt der Frankenstein-Darsteller zu den Schauplätzen der Geschichte. Und wenn Sie den Roman von Mary Shelley zur Hand nehmen, meine Damen und Herren, dann können Sie lesen von den zwei hohen weißen Türmen, die schon von weitem her sichtbar waren. Und das eben sind der Pfeifturm und der Turm der Moritzkirche dahinter. Und diese zwei Gebäude bilden zusammen mit dem alten Rathaus hier unterhalb von Ihnen den einstigen historischen Mittelpunkt der Stadt. Heute erzählt uns Mary Shelleys Schauerroman viel über das Selbstbild des Menschen und die medizinische Forschung zu ihrer Zeit. Der sichtbare Bauplan des menschlichen Körpers war Anfang des 19. Jahrhunderts von den Anatomen und Medizinern weitestgehend entschlüsselt. Jetzt wollten sie den unsichtbaren Geheimnissen des Lebens auf den Grund gehen. Sie haben sich jetzt auf weitere Forschungswege begeben. Das eine war, dass Sie Lupen und dann auch Mikroskope dazu genommen haben, um noch genauer reinzugucken. Und das andere war die große Frage, ja, wie funktioniert das? Was bringt diesen Körper zum Leben? Die Lebensenergie, sagen wir heute, die Lebenskraft, hat man damals auch gesagt. Was ist das? Eine revolutionäre technische Entdeckung weckte damals große Erwartungen, den Ursprung dieser Lebensenergie zu finden. Eine neue physikalische Größe, die man damals immer besser zu beherrschen verstand, die hat große Hoffnungen erweckt, dass man jetzt vielleicht dem Geheimnis des Lebens auf der Spur sein könnte. Das ist die Elektrizität. Elektrisiermaschinen haben im 18. Jahrhundert dazugehört. Ich bringe einen toten Körper zum Zucken. Auch das gab es tatsächlich um 1800, das wusste Mary Shelley, Versuche mit Elektrizität. In dem Fall hat man eine Batterie verwendet, die Volta-Säule, an menschlichen Leichnamen, an frisch hingerichteten, jungen, kräftigen Männern in Bologna. Und das muss dann schon wirklich faszinierend, erschreckend gewesen sein, wenn durch das Anlegen dieser Batterie dann der Tote begann, Grimassen zu schneiden, das Bein zu bewegen, den Arm zu heben. Und sowas hat natürlich damals auch Schlagzeilen gemacht. Es muss ein makaberes Schauspiel gewesen sein. Die elektrische Spannung führt zur Kontraktion der Muskeln und eine mechanische Bewegung suggeriert Leben. Mary Shelley schreibt in ihrem Roman vom Spark of Life, vom Funken, der den zusammengeflickten Körper zum Leben erweckt. I have discovered the great ray that first brought life into the world. Oh, and your proof? Tonight you shall have your proof. In der Verfilmung mit Boris Karloff ist es die elektrische Energie eines Blitzeinschlags, der das Monster lebendig macht. Es geht ins Untergeschoss des Museums. Jetzt sind wir vor der Tür zu unserem Allerheiligsten, zum Herzstück des Museums, zum Depot. Weil hier die wertvollen Objekte gelagert sind, ist es auch gut gesichert. Ich muss jetzt hier erstmal dem Schlüssel hier entriegeln und dann hier oben. Sie können ja die Zahlen nicht sehen, die ich jetzt eingebe. Jetzt ist hier oben entriegelt. Nochmal hier unten, dass es auf grün springt. Jetzt kann man rein. So. Hinter der Tür ein nahezu weißer Raum. Auf hellem Linoleumfußboden stehen Rollregale. Darin lagern die Schätze des Museums. Das wird auch nochmal gerollt. Jetzt ist zwischen den Regalen reichlich Platz. Jetzt kann man gut reingehen. Und hier hinten gibt es eine Kiste mit Frankenstein-Objekten. Die Direktorin des Medizinhistorischen Museums versucht, die Popularität von Frankenstein zu nutzen, um den Besucherinnen und Besuchern damit auch die Medizingeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts näher zu bringen. Jetzt hat man einen guten Blick auf unsere Elektrisiermaschine, ein Reibungselektrisiergerät, weil hier die Spannung dadurch entsteht, dass Leder über Glas reibt. Dreht man an der Kurbel, wird Elektrizität erzeugt, die in einer Messingröhre gespeichert und wieder abgegeben werden kann. Das ist eine Elektrisiermaschine nach Remsten, die Ende des 18. Jahrhunderts im Gebrauch war und zum Beispiel auch zu Mary Shelleys Zeiten sicher noch verwendet worden wäre. Das ist genau die Zeit. Die Versuche fanden damals sowohl an lebenden Menschen zu therapeutischen Zwecken als auch an Toten zur Forschung statt. Man hat ganz viel Krankheiten versucht, mit Strom zu behandeln. Das war eine neue Möglichkeit, die man ausloten musste in jede Richtung. Es gibt zum Beispiel auch eine wunderbare publizierte Beschreibung eines vergeblichen Versuches, über Monate hinweg durchgeführten Versuches, einem Blinden das Augenlicht wiederzugeben durch Elektrisierung. In welchem Zusammenhang jetzt unser spezielles Exemplar, das wir hier in der Sammlung haben, verwendet wurde, wissen wir leider nicht. Das ist schade. Wenn diese Dinge reden könnten, es wäre großartig, was die für Geschichten erzählen könnten. Aber leider sind die Dinge stumm. Und wenn mir kein Kontext mitgeliefert wird, kein Bericht des Vorbesetzers oder Ähnliches, dann bleiben sie auch stumm. In der Dauerausstellung des Museums gibt es auch einen Frankenstein-Raum, in dem immer wieder die Parallelen zu historischen medizinischen Forschungen und dem Roman gezogen werden. In welche Kiste wollen wir noch reinschauen? In die mit den Sägen, mit der Knochen- und Schädelsäge. Thema Amputation. Knochensäge. Damit ein ganz wunderschönes Exemplar. Marion Rüsinger zieht eine große Bügelsäge aus einem der Kartons. Frankenstein musste ja auch Arme und Beine absetzen. Das erzählt die Geschichte. Also Knochen durchsägen. Und dafür braucht man eine Säge. Hier habe ich ein besonders schönes Exemplar. Ein bisschen früher vielleicht als Frankenstein. 18. Jahrhundert. In der Formensprache des Barock. Und besonders schön ist ja auch dieser Griff mit dem Adlerkopf. Die Geschichte von Frankenstein ist weltweit zum Sinnbild von moralischer und ethischer Grenzüberschreitung in der Wissenschaft geworden. Wie bei Sherlock Holmes oder anderen literarischen Archetypen verschwimmt auch bei Frankenstein die Grenze zwischen Fiktion und historischen Fakten. Marion Rüsinger erlebt es immer wieder, dass einige Besucherinnen und Besucher glauben, den wahnhaften Medizinstudenten Frankenstein habe es Anfang des 19. Jahrhunderts tatsächlich in Ingolstadt gegeben. Also tatsächlich Menschen dann hier stehen und sagen, ach, hier hat er seine Kreatur geschaffen, hier hat er das Monster gebaut, wie toll. Und da versuche ich natürlich schon, das auch freundlich etwas zurechtzurücken und deutlich zu machen, dass Frankenstein eine Fiktion ist, eine Romangestalt, so echt wie Frau Holle. Und meistens verstehen sie dann, was ich meine. Die Vorstellung nahm mich so gefangen, dass mich ein Angstschauer überlief. Und mir lag daran, das grässliche Trugbild meiner Fantasie mit der mich umgebenden Wirklichkeit zu vertauschen. These are very ordinary grey boxes, which contain one of the library's great treasures. Zurück an der University of Oxford. Ich sitze im Büro von Dr. Stephen Hebron. Er ist Bibliothekar und Mary Shelley-Experte an der ehrwürdigen Bodleian Library der Universität. Which is the original manuscript of Mary Shelley's Frankenstein. Vor uns auf einem Arbeitstisch liegen zwei mit Bleistift beschriftete Kartons. Das Originalmanuskript von Mary Shelley's Frankenstein. Irgendwie hat es etwas Feierliches, als er vorsichtig den Deckel der ersten Box hebt und die Originalnotizbücher von Mary Shelley zum Vorschein kommen. There were two draft notebooks, notebook A and B. We're looking at notebook A. Notebook B is also here. Es gibt zwei Notizbücher, A und B. Wir gucken uns Notizbuch A an. In der Bodleian Library werden die von Mary Shelley handgeschriebenen Notizbücher gehütet wie ein Schatz. This is kept in our vault, sort of underground, along with our most precious things. Wir bewahren sie in einem Tresorraum unter der Erde auf, zusammen mit unseren wertvollsten Dingen. Also hinter Schloss und Riegel sozusagen. Aber wir holen sie raus, so oft wir können. So they're kept, if you like, under lock and key, but we get them out as often as we can. It's always a pleasure to me. So was wie jetzt bereitet mir immer große Freude. Because it gives me another opportunity to look at the manuscript. Weil es mir dann mal wieder die Möglichkeit gibt, das Manuskript anzuschauen. Der Bibliothekar schlägt das erste Notizbuch auf und wir blicken auf eine dynamisch geschwungene, aber gut leserliche Handschrift. This is the wonderful sense that you get from manuscripts. You're seeing composition in progress. You're seeing the origins of something. You're seeing how it works, how it progresses. Das Sinnliche an Manuskripten ist, dass man die Entstehung des Textes sieht. Man sieht die Ursprünge, die Anfänge. Man sieht, wie ihre Arbeit voranschreitet. We can distinguish between the original draft. Hier sehen wir das Original. Man erkennt Marys flüssige Handschrift. She's working fast, she's working with confidence. Sie arbeitet sehr schnell mit großem Selbstvertrauen. And here and there we have various corrections. Und hier sehen wir Korrekturen, die später gemacht wurden. Crossings out. We can even see ein paar Dinge sind durchgestrichen. The nib of the pen. Und man kann sogar erkennen, wo die Feder wieder aufgefüllt wurde. Und hier ist weniger Tinte. Sie ist viel blasser. It really takes you right back to the, man ist also to the mitten in der Entstehung der Komposition. Of the composition. Here we are, we're getting close. Stephen Hebron blättert vorsichtig mit einer geradezu meditativen Langsamkeit durch die Seiten. I have to handle it very gingerly because obviously it's old and it's fragile. So klar, es ist alt und fragil. Everything is done at a slow pace. Also mache ich alles sehr langsam. Here we are. Page 75 of Mary's original notebook. Seite 75 von Mary Shelleys Notizbuch. And it begins, it was on a dreary night of November that I beheld my man completed. So this is the moment in the novel where the creature comes to life. Die berühmte Schöpfungsszene in einer trostlosen Novembernacht in Ingolstadt. Auf dieser Seite wird das Schriftbild sichtlich unruhiger. Und immer wieder ist eine zweite Handschrift in dem Manuskript zu sehen, die Änderungen und Korrekturen vorschlägt. Sie stammen von ihrem damaligen Geliebten und späteren Mann, dem berühmten Schriftsteller Percy Shelley. She originally writes dun skin, which then becomes yellow skin, scarcely covered the work of muscles and arteries beneath his hair. No, beneath, sorry. Ursprünglich schreibt sie matte Haut und daraus wird gelbliche Haut, bedeckte kaum die darunter arbeitenden Muskeln und Adern. Sie schreibt, sein Haar war wellig und seine Zähne perlweiß. So he's constantly filling things. Und Percy Shelley ergänzt, sein Haar war glänzend schwarz und wellig. Also er fügt ständig Dinge hinzu, ergänzt, korrigiert hier und da, aber nicht viel. Some people theorize that Mary was too young, she was too inexperienced to write such a great novel. But I think we can see from the manuscript that it's very clearly her novel, which Shelley occasionally adds to. Manche Leute meinen, dass Mary zu jung war, zu unerfahren, um so einen großartigen Roman zu schreiben. Aber ich finde, am Manuskript sieht man sehr deutlich, dass es ihr Roman ist und Percy Shelley nur manchmal etwas ergänzt hat. Der Blick in das Originalmanuskript von Mary Shelley bestätigt etwas eigentlich Banales, dass sie die Autorin von Frankenstein ist. Denn immer wieder wurde der Verdacht geäußert, dass eine so junge Frau diesen komplexen Roman mit politischen, technologischen und philosophischen Zeitbezügen kaum selbst geschrieben haben könne. There are three early editions of Frankenstein. There's the first edition that was published in 1818. Es gibt insgesamt drei Ausgaben. Diese ist von 1818. Die wurde anonym veröffentlicht. Die zweite Ausgabe ist ein paar Jahre später erschienen, auch anonym. Marys damalige Verleger bestanden darauf, dass ihr Name nicht genannt werden sollte. Sie waren der Meinung, dass die Schauergeschichte zu maskulin für eine Autorin sei. Ganz offenbar vermuteten sie, dass sich der Roman schlechter verkaufen würde. Und dann gab es die dritte Ausgabe, die in den 1830ern erschienen ist. Which for the first time is under Mary Shelley's name. Zum ersten Mal unter Mary Shelleys Namen. Und das ist die Version, die heute am meisten gelesen wird. Und in dieser Ausgabe erzählt sie erstmals die Geschichte, dass ihr die Idee für den Roman in einem Traum kam. And that's slightly longer, it's slightly different. And it's in that edition that she first tells a story about how the novel came to her in a dream. Die heutige feministische Lesart und Interpretation von Mary Shelleys Frankenstein ist breit gefächert. Zu ihren Lebzeiten gab es nur wenige bekannte Schriftstellerinnen und die kreative Schöpfungskraft wurde Frauen zumeist abgesprochen. Die Kritik an diesem gesellschaftlichen Klima hat Mary Shelley möglicherweise in der größenwahnsinnigen Figur des Viktor Frankenstein versteckt. Einem privilegierten, männlichen Schöpfer passiert ein gravierender Fehler, für den er keine Verantwortung übernehmen will. Dass Frankenstein etwas erschaffen, etwas gebären wollte, das kann man durchaus von einem feministischen Standpunkt aus lesen. Man kann es auch so lesen, dass er wie Gott sein will. Er will seine eigene Kreatur erschaffen. Fiona Stafford, Literaturwissenschaftlerin an der University of Oxford. He wants to make his own Adam, really. Ihm reicht nicht, die normale Art Kinder zu kriegen. Er möchte seinen eigenen Adam erschaffen. And that's what the creature says as well. When the creature accuses him, das sagt sogar die Kreatur selbst, wenn sie ihn beschuldigt, als sie sich auf dem Gletscher treffen. On the glacier, die Kreatur the creature sagt, says, I ought to be thy Adam, ich sollte dein Adam sein, aber ich bin eher ein gefallener Engel. He should be being treated by Frankenstein as the first man, his first creation. Er hat das Gefühl, er müsse von Frankenstein behandelt werden wie der erste Mensch auf Erden. Seine erste Schöpfung. But actually Frankenstein has rejected him and is treating him like a demon. Aber Frankenstein weist ihn zurück und behandelt ihn wie einen Dämon. Victor Frankenstein has been driven by that idea to be God. Das Kapitel auf dem Gletscher, wo das Monster seinen Schöpfer Victor Frankenstein zur Rede stellt, ist vielen Leuten unbekannt. Aber es ist ein zentraler Wendepunkt. Im Streitgespräch wird immer klarer, dass eigentlich Viktor Frankenstein das Monster und die Kreatur sein Opfer ist. Vergiss nicht, dass ich dein Geschöpf bin. Ich müsste dein Adam sein, aber stattdessen bin ich der gefallene Engel, den du grundlos aus dem Paradies verstößt. Überall sehe ich Glückseligkeit, von der ich allein unwiderruflich ausgeschlossen bin. Ich war friedlich und gut. Das Unglück hat mich zum Teufel gemacht. Unser Bild von Frankensteins Monster ist geprägt von der Darstellung Boris Karloffs in der legendären Verfilmung von 1931. Ein übergroßer, klobiger menschlicher Körper, hohe Stirn, eckiger Schädel, hängende Augenlider und Metallbolzen, die aus dem Nacken ragen. Der Prototyp des menschlichen Monstrums ist zu einer Ikone der Popkultur geworden. Er hat mich bemerkt. Mechanisch dreht er seinen Kopf in meine Richtung und beginnt mich zu fokussieren. Die großen, leblosen Augen starren mich unentwegt an. Doch die Kreatur, die vor mir steht, ist alles andere als furchteinflößend. Sie ist gerade mal 1,20 Meter groß, 27 Kilo schwer und hat einen weißen, glatten Körper aus Kunststoff. Ein humanoider Roboter. Vor ein paar Minuten durch Strom zum Leben erweckt. Das ist eben ein sozialer Roboter, der ist gebaut, um in der direkten Umgebung von Menschen zu agieren. Dr. Oliver Schürer von der Technischen Universität Wien stellt mir Pepper vor. Er hat wenig Kraft, er hat geringe Geschwindigkeit. Das Ding ist so gebaut, dass beinahe alle Menschen, egal in welcher körperlichen Verfassung die sind, also auch kleine Kinder, alte Leute, immer mächtiger als diese Roboter sind. Die können immer schneller laufen, die können sich immer schneller bewegen und haben immer mehr Kraft als diese Maschine. In diesen Punkten ist die kleine künstliche Kreatur Pepper das genaue Gegenteil von Frankensteins Monster. Und das ist kein Zufall. Es kann keine Situation geben, wo der Roboter irgendetwas tun könnte, das die Fähigkeiten des Menschen übersteigt. Das bedeutet im Gegenzug, der Mensch ist immer der Herr. Und das ist dieser Situation zutiefst eingeschrieben. Als sozialer Roboter wird Pepper hauptsächlich im Servicebereich eingesetzt. Er kann, je nach Programmierung, Hotelgäste begrüßen, Wege zeigen oder als Hausroboter mit Kindern spielen und tanzen. Mit einer speziellen Software wird er auch gelegentlich in Seniorenheimen eingesetzt, für einfache Denkaufgaben zur Unterhaltung oder Bewegungsförderung. Zur Demonstration tanzt Pepper nun die Choreografie einer Tänzerin nach. In Echtzeit und erstaunlich präzise kreist er seine kleinen Händchen, dreht den Kopf und reckt die Plastikarme in die Höhe. Diese Version von Pepper verfügt über keine Sprachsoftware. Hier geht es um die Erforschung von Bewegungen. Die Maschine darf selbst bei Kontrollverlust, zum Beispiel bei einem Systemfehler, nicht über die Fähigkeiten verfügen, einem Menschen physisch etwas antun zu können. Doch in einem entscheidenden Punkt haben Pepper und das Monster etwas gemeinsam. Beide haben ein humanoides, also menschenähnliches Erscheinungsbild. Nur der eine weckt Vertrautheit, der andere Unbehagen. Die Augen, das sind eine Reihe von LEDs. Man sieht hier Segmente, hier, da, da. Jedes dieser Segment wird von einer LED ausgeleuchtet und damit kann man die Augen animieren. Dieses Gesicht ist ja ein typisches Manga-Gesicht, also aus der Manga-Ästhetik. Der Kopf ist beinahe kugelig. Genau in dieser Menschenähnlichkeit liegt die emotionale Wirkung, die diese Maschine auf uns hat. Wir wissen, dass es ein Roboter ist, können uns aber den menschlichen Signalen nur schwer entziehen. Ganz ein wichtiger Punkt der Freundlichkeit des Gesichtes ist die Nase. Bitte schau dir dieses Näschen an, das springt kaum aus dem Gesicht hervor. Das ist der Exzess einer Stupsnase. Ja, also stupsiger kann eine Nase nicht mehr sein, als dieser Roboter eine Nase hat. Und das drückt eben zum einen die Tendenz ganz stark zum Kindchenschema hinaus. Aber das Kindchenschema ist übersteigert in dieser Idee des Charakteru. Das ist der japanische Begriff für die Figuren, die ausgedacht werden für Manga- oder Manga-artige Darstellungen und die eben süß sein sollen. Das kann dieses Gesicht extrem gut. Im Gegensatz zu Mary Shelleys künstlicher Kreatur soll dieser kleine humanoide Roboter nicht den geringsten Frankenstein-Grusel-Effekt auslösen, sondern seine menschenähnliche Ästhetik und Gestik soll Vertrauen schaffen. Wenn Pepper seinen Oberkörper leicht nach vorne neigt, den Kopf senkt und das Kinn beinahe auf der Brust ablegt, sieht er traurig aus. Also das drückt einen Homo sapiens aus, der fühlt sich nicht wohl. Und diese Körperhaltung hat für uns eine Bedeutung. Wir können nicht anders als die Bedeutung auch diesem Objekt zuordnen. Obwohl wir wissen, Plastik, das klingt nicht wie mein Schädel. Ja? Und das ist einfach ein völlig anderes Ding. Das ist kein Geschöpf, da lebt nichts. Das ist alles ganz, ganz offensichtlich und wir können nicht anders als es anders zu interpretieren. Wenn seine Augen rot leuchten und er anfängt zu schreien, hat selbst Pepper etwas Furchteinflößendes. Der Grat ist schmal, erzählt mir der Forscher und Technikphilosoph Oliver Schürer. Vor allem das Design des Roboters entscheide, ob wir eher einen netten Kompagnon oder eine angsteinflößende Kreatur in der Maschine sehen. Mit diesem Robotergesicht, das noch dazu nach diesen Manga-Ideen von Cuteness designed ist, da kommen wir extrem gut zurecht aufgrund seiner Abstraktion eines menschlichen Gesichtes. Wer da jetzt Haut drüber, würden da Bartstoppeln oder langes Haar runterwallen, dann beginnt dieser Aspekt von unheimlich, den wir mit so einem Magenkribbeln empfinden und der uns, wir können das nicht wirklich kategorisieren, so ein Geschöpf. Entwickler von humanoiden Robotern sprechen bei diesem Phänomen vom sogenannten Uncanny Valley, dem unheimlichen Tal, in das die künstlichen Geschöpfe nicht abdriften sollten. Und das passiert paradoxerweise immer dann, wenn die Roboter zu menschlich aussehen. Wenn man versucht, dem sehr nahe zu kommen, dann passiert eine Reaktion bei Menschen, und das ist uns offensichtlich psychologisch tief eingeschrieben, wir beginnen uns zu grauen. Da entsteht eine Unheimlichkeit. Und die Unheimlichkeit, die ist generiert aus dem, dass der Unterschied zwischen einem wirklichen Menschen und der Nachbildung von einem Menschen zu klein ist. Mary Shelley lässt ihren künstlichen Menschen nicht aus Maschinen teilen, sondern aus menschlichen Gliedmaßen entstehen. Aus heutiger Perspektive ist Viktor Frankenstein bei der Konzeption seines Monsters direkt ins Uncanny Valley abgerutscht. Seine Gliedmaßen waren richtig proportioniert und ich hatte ihm auch gefällige Gesichtszüge gegeben. Gefällig. Großer Gott. Die gelbliche Haut bedeckte kaum die darunter arbeitenden Muskeln und Adern. Sein Haar war glänzend schwarz und wellig, seine Zähne perlweiß. Aber diese Vorzüge bildeten nur einen umso grässlicheren Gegensatz zu den wässrigen Augen, die fast dieselbe Farbe hatten wie die trübweißen Höhlen, in denen sie saßen, zu der runzlichen Gesichtshaut, zu den schmalen, schwarzen Lippen. Die Mary Shelley hat einen absoluten Reißer erzählt, einen Reißer an Grauen. Die wusste nichts von diesem Uncanny Valley, aber die hat ein ausgezeichnetes Gefühl dafür, wo bei uns das Unangenehme, das Unheimliche und dieses miserable Gefühl in der Bauchgegend beginnt, wo uns aus der Tiefe unserer Existenz ein Signal kommt, höchste Vorsicht. Da ist etwas ganz anders als üblich. Und es ist nicht nur anders, es ist potenziell sehr gefährlich. Frankenstein wirft auch 200 Jahre nach seiner Veröffentlichung ethische Fragen nach der Verantwortung von Forschung auf. Heute lassen sich in Mary Shelleys Roman im Hinblick auf die technologischen Fortschritte in der KI durchaus Parallelen erkennen. Wenn Frankensteins Monster etwa die Gespräche einer Familie belauscht, um so die Sprache zu lernen. Alone. Bad. Friend. Good. Friend. Good. Meine Tage vergingen mit angestrengtem Zuhören, damit ich die Sprache schneller beherrschte. Während ich mein Sprechen vervollkommnete, lernte ich auch die Kunst des Schreibens. Dabei drängt sich schnell der Gedanke zu heutigen Chatbots wie ChatGPT auf. Aber Frankensteins Monster ist viel weiter entwickelt als heutige KI-Systeme, weil es ein empfindendes Wesen ist, mit Gefühlen, Wünschen und einem Bewusstsein. Mary Shelley löst diesen Punkt nicht auf, nämlich wo kommt das Bewusstsein, die Intelligenz, die psychologischen Momente dieses Geschöpfes her? Die sind einfach gegeben in Shelleys Roman. Die kühne Frage, ob eine künstliche Intelligenz irgendwann auch ein eigenes Bewusstsein erlangen könnte, wird unter Forscherinnen und Wissenschaftlern kontrovers diskutiert. Denn allein die Frage nach dem Bewusstsein von Menschen und Tieren ist hochkomplex und nicht eindeutig definiert. Der Hype um ChatGPT hat die öffentliche Debatte um ein zukünftiges Maschinenbewusstsein neu entfacht. Derzeit besteht noch Einigkeit, dass KI-Algorithmen kein Bewusstsein haben. Doch viele Forschende halten das in Zukunft durchaus für möglich. Wir wissen es nicht. Es gibt Wissenschaftler, die finden es erstrebenswert, sowas zu erzeugen, ein Ich-Bewusstsein zu erzeugen. Und ich muss sagen, warum nicht? Von der wissenschaftlichen Seite finde ich es äußerst spannend. Nur, und jetzt wird es wirklich interessant, denn was ist ein Ich? Was ist ein Ego? Wir haben ungefähr in der westlichen Wissenschaft wahrscheinlich, würde man sagen, an die 20 Definitionen dafür, für ein Ich. Ja, welches von denen ist jetzt erfolgsversprechend für die Realisierung in einem technischen System? Das gilt es durchzutesten und das wird auch gemacht. Derzeit wirft die Debatte nach einem künstlichen Bewusstsein in Programmen und Maschinen mehr Fragen als Antworten auf. Müsste eine Maschine mit Bewusstsein dann auch fühlen können, also Freude und Leid empfinden? Und hätte sie einen Überlebenswillen? Diese Aspekte finden sich auch in Mary Shelleys Frankenstein wieder, denn aus Trauer und Einsamkeit beginnt die Kreatur zu morden. Look, there! Glaube mir, Frankenstein, ich war anfangs nicht böse. In meiner Seele wohnten Güte und Liebe. Aber ich bin allein, so furchtbar allein. Du, mein Schöpfer, verabscheust mich. Und was habe ich von deinen Mitmenschen zu erwarten, die mir so gar nicht nahe stehen? Sie hassen und verfolgen mich. Ich bin elend und verflucht. Und Sie sollen es auch werden. Der Überlebenswille des Monsters wird nicht zuletzt auch dadurch deutlich, dass es Viktor Frankenstein dazu drängt, ihm eine Frau zu schaffen. Meine Gefährtin müsste mir ganz und gar gleichen und dieselben Missbildungen haben. Dieses Wesen musst du schaffen. Die künstliche Intelligenz, die irgendwann mächtiger wird als ihre menschlichen Schöpfer und die Welt beherrschen will, ist eine weit verbreitete Dystopie. Ganz sicher haben Science-Fiction-Filme wie Blade Runner oder Terminator zu diesen Vorstellungen beigetragen. Und möglicherweise auch der Roman Frankenstein. Für den KI-Forscher Oliver Schürer ein nachvollziehbares Zerrbild, das aber nicht viel mit der heutigen Realität zu tun hat. Die Moral der Maschinen kann nur die Moral der Menschen sein. Und die Moral von uns Menschen, des Homo sapiens, ist eine Angelegenheit wie die allermeisten Angelegenheiten des Existierens, die sind einer konstanten Transformation und Veränderung unterzogen. Track 45 left. Stop. Die KI hat bereits jetzt unseren Alltag massiv verändert und bereichert. Und das ist erst der Anfang. Sie wird unsere Sprache und Stimme immer besser verstehen, analysieren und imitieren können. Als Chatbot so kommunizieren, dass die Unterscheidung von Mensch und Maschine nicht mehr möglich sein wird. Und überall da, wo die Maschinen uns Menschen ersetzen, wird sich auch die Frage nach den Grenzen, Fehlentwicklungen und Risiken stellen. Wir müssen uns vor den Menschen fürchten, nicht vor den Maschinen. Das bedeutet nicht, dass die Maschinen neutral sind. Selbstverständlich ist eine Maschine entweder eine Waffe oder ein Werkzeug. Problematisch wird diese Technologie dann, wenn sie nur in den Händen einer einzigen Firma bleiben würde. Und, das ist auch wichtig, wenn Anwendungen für diese Technologie gefunden werden, die wichtig bis hin zu essentiell werden für viele andere Menschen. Pepper schwingt nochmal die kleinen Plastikärmchen in die Luft und imitiert erstaunlich präzise die menschlichen Bewegungen. Es ist immer noch faszinierend anzuschauen, wie diese kleine Kreatur stoisch und unablässig tanzt, wenn sie den Befehl dazu bekommt. Simulierte Freundlichkeit, der man sich nur schwer entziehen kann. Ich stelle mir vor, wie hochentwickelt ein humanoider Roboter bereits Ende dieses Jahrhunderts sein könnte, und stoße schnell an die Grenzen meiner Fantasie. Nope, nope. Peppers System wird heruntergefahren. Von einer Sekunde auf die andere fließt keine Elektrizität mehr durch seine Prozessoren. Und er steht da wie ein trauriges Möbelstück. Mary Shelleys künstlicher Mensch hat keinen Ausschalter und ist deshalb zum Welterfolg geworden. Doch auch hier ist für den Forscher Oliver Schürer nicht die Kreatur, sondern ihr Schöpfer die Mahnung an die Nachwelt. Es ist wichtig, dass man GenetikerInnen, BiologInnen, RobotikerInnen, KI-ForscherInnen diese Frankenstein-Figur vor Augen hält. Leute, das ist kein Wissenschaftler. Das ist Hybris. Das ist Egozentrik. Das ist in jeder Hinsicht, weit bevor wir von Wissenschaft reden können, ist dieser Weg falsch aus vielen Gründen. Das ist Frankenstein. I would say yes, that Frankenstein is probably the father of science fiction. It's another thing created by Victor Frankenstein, actually, that whole genre. Ich würde sagen, dass der Roman Frankenstein wahrscheinlich der Vater der Science Fiction ist. Das ist eine weitere Sache, die von Victor Frankenstein erschaffen wurde. Das ganze Genre. Denn vor Frankenstein gab es keine Science Fiction, wie wir sie kennen. Because you don't really get Science Fiction as we would understand it before Frankenstein. And I think in many ways it has more affinities with Science Fiction as it evolved. Ich glaube, der Roman hat in vielerlei Hinsicht mehr Nähe zur Science Fiction als zum Schauerroman. With the Gothic tradition. Der Archivar Stephen Hebron blättert vorsichtig zur letzten Seite des handgeschriebenen Manuskripts. Here we are. So, final page of the notebook is here. This is the part in the Arctic where Frankenstein's on the ship and the creature. Der Roman beginnt und endet in der Arktis. Encounters a creature for the final time. Hier trifft Viktor Frankenstein zum letzten Mal sein Monster. Leben Sie wohl. He sprung from the cabin window as he said this. Upon an ice raft that lay close to the vessel. Er sprang, als er das gesagt hatte, aus dem Kabinenfenster auf das Eisfloß, das dicht neben dem Schiff lag. And pushing himself off, he was carried away by the waves. Bald hatten ihn die Wellen davongetragen. And I soon lost sight of him in the darkness and distance. Und er verlor sich in Finsternis und Ferne. Ob das Monster überlebt, bleibt am Ende offen. Der Archivar legt die Notizbücher vorsichtig zurück in die grauen Pappkartons. Wenig später wird das Manuskript wieder im Keller der Bodleian Library sicher verstaut. Mehr als 200 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches ist die Geschichte immer noch Projektionsfläche, Unterhaltung und Mahnung. Jede Generation blickt aus ihrer gesellschaftlichen Perspektive neu auf den Roman. Was werden die Menschen wohl in weiteren 200 Jahren in dieser visionären Erzählung entdecken? Was werden sie wiedererkennen? Oder gar fürchten? Der Frankenstein-Mythos. Eine Spurensuche in die Zukunft. Ein Feature von Tobias Nagorny. Es sprachen Nina Petri, Christiane von Pöllnitz, Stefan Schad und der Autor. Regie Giuseppe Maio. Technische Realisation Kai Poppe. Redaktion Stefan Cadier. Eine Produktion von Radio Bremen 2024.